in den erscheinungsgebundenen Bewusstseins und Bewusstsein entgegensetzt mit dem Interesse von Herrschaft und Herrschaftsinteresse unvereinbar und unvereinbar mit dem gesunden Menschenverstand. Also ich komme schon mal rüber. Der gesunde Menschenverstand ist diese zweite Natur, die sozusagen schon mit diesen Abwehrmechanismen arbeitet. Das finde ich ganz einfach nicht so mal formuliert. Und es geht um eine Veränderung der gestellten Denkweise und darin steht fortwährend die Gefahr, weil in den Köpfen der Menschen umgestellt zu werden, um zu einem kritischen Essentials beraubt zu werden und verbindlich zu werden. Demokratisierung der Hochschulen wurde verstanden als Idee der Selbstorganisation des Studiums, Selbsttätigkeit, der Versuch, subjektive Bedürfnisse und Gewohnheiten in den Reflexions- und Produktionsprozess der Wissenschaften einzuholen und dabei zu verhindern, Emanzipation. Das Umwerfen bestehender national geordneter Autoritätsstrukturen und Berufs- und Amtsrollen. Das war wieder so ein bisschen diese Kontroverse zwischen Karl und Habermas, dass halt Habermas sozusagen diesen bürgerlichen Apparat halt am Laufen halten wollte und sozusagen bestimmte Kritiken zulassen wollte, aber nicht die radikale Veränderung, weil, wie gesagt, der Putin hat auch nochmal keine subjektiven Bedürfnisse, ein zentrales Motiv und zentrale Handlungsgeschichte von den Menschen, die die Gesellschaft verändern wollen. Aber das ist natürlich zu reflektieren und eine Kritik, die ist jetzt, ich stelle es gar nicht vor, der im Moment herrscht. Ich habe die Lust, ich gehe nochmal Lust beziehen nach, dass es völlig unreflektiert ist, weil die Lust per se gut ist. Genau das meine ich nicht. Es geht schon wirklich im Bedürfnis, eine Lust beziehen nachzugehen, aber auch diese zu reflektieren im Kommunikationsprozess. Und das ist genau der Punkt eigentlich, das zu verstehen. Das Recht auf Subjektivität, auf die Emanzipation von Produktivität und Lust gehört im Einzugsbereich der Kollektivisierungskrise dazu, im universitären Zwangszusammenhang von überprüfbaren Leistungen, Belohnungen und Kompromissen zu besprechen, was in tief verwurzelten Gewohnheiten, leistungsorientierten Gesellschaften beruht. Wir haben trocken Hals. Ist das noch, kommt das noch drauf? Ganz alles funktioniert, ja. Gut, jetzt komme ich mit beiden. Die Politisierung, die von der Einbeziehung und Aktivierung des Subjekts und wissenschaftlich im Leben verbunden wird, konnte den Arbeits- und Diskussionsstil der Überlebenden, Lehrveranstaltungen und deren Rollenmuster nur auf den Weg der Revolte abgezwungen werden. Das heißt, dieser etablierte Universitätsbetrieb konnte eigentlich nur über eine Revolte verändert werden und diesen Arbeits- Stil und gleichzeitig einen offenen Diskussionsstil, der eine Voraussetzung für einen Wissenschaftsbetrieb ist, sozusagen eine Kontinuität der Selbstorganisation zu schaffen. Wissenschaftliche Standards und ihre Techniken werden zunächst zu Opfern. Ebenso wie der Rückgriff auf klassische Disziplinierungsmaßnahmen wie Prüfungen, Klausuren, Abfragen, negative Sanktionen und unpassenden Äußerungen dergleichen. Alles müsste abgeschafft werden. Es geht darum, den Wissenschaftsprozess in den Konsens der Bürger, der meint ja jetzt eigentlich alle Menschen, nicht nur die Bürger, zurückzuholen und die Entwicklung und die technische Gewalt vernünftig im Interesse aller gesellschaftlich zu kontrollieren, in der Reflexion auf die Bedürfnisse, in der Teilnahme am Wissenschaftsprozess wird dies in seiner Vorform schon eingeübt. Also nicht nur diese Entwicklung von bestimmten Techniken, sondern die muss auch reflektiert werden und nicht nur das, was in den 80er Jahren die Technikfolgewirkung hieß, sondern eine aktuelle Diskussion über gesellschaftliche Entwicklungen und für eine andere Gesellschaftsformation. Selbstansicht ist auf sozialen Austausch angewiesen. Individuen können in der Rückwirkung auf ihr Verhältnis zur Sache und für uns den Schein des Possessivverhältnisses, possessiv meint Besitzverhältnis, also mein, dein, erliegen. Das heißt, das ist so eine Art Egoismus, der aber nicht emanzipativ ist, würde ich mal interpretieren. Solange sich Selbstreflexion bloß privatistisch vollzieht und nicht durch das Medium herrschaftsfrei in Diskussion und Kooperation geht. In den Diskussionen wird den einzelnen Teilnehmern, Teilnehmerinnen zugänglich, was an dem, was als ihr eigenes, ihr in Anführungsstriche erscheint, ihre Bedürftigkeit, ihr Interesse und so weiter, Non-Ego, Verfestigung, gesellschaftliche Zwänge sind, Abwehr und ihre Klassenlage in der Diskussion und undurchschaubare Abhängigkeit sind. Das soll dann in diesem Prozess erarbeitet werden. Das ist Stichwort so eine Art eigene subjektive Entfremdung.